Erster, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden, und das Meer gab es nicht mehr. Zweiter, ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel herabkommen, von Gott. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dritter, dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron sagen, seht, Gottes Wohnung ist jetzt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Vierter, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, auch kein Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz, denn die früheren Dinge sind vorbei. Fünfter, der auf dem Thron saß, sagte, seht, ich mache alles neu. Und er sagte zu mir, schreib das auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Sechster, er sagte auch zu mir, es ist vollbracht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser des Lebens geben. Siebter, wer siegt, wird dies alles erben. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Achter, aber die Feigen, Ungläubigen, Verdorbenen, Mörder, Unzüchtigen, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner werden ihren Platz im See haben, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Neunter, einer der sieben Engel, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, kam zu mir und sagte, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Zehnter, er trug mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Elfter, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Glanz war wie der eines sehr kostbaren Edelsteins, wie ein Jaspis, der klar wie Kristall ist. Zwölfter, die Stadt hatte eine große und hohe Mauer mit 12 Toren. An den Toren standen 12 Engel, und auf den Toren waren Namen geschrieben, die Namen der 12 Stämme Israels. Dreizehnter, 3 Tore zeigten nach Osten, 3 nach Norden, 3 nach Süden und 3 nach Westen. Vierzehnter, die Stadtmauer hatte 12 Grundsteine, und auf ihnen standen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Fünfzehnter, der Engel, der mit mir sprach, hatte ein goldenes Messrohr, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Sechzehnter, die Stadt war viereckig angelegt, ihre Länge war so groß wie ihre Breite. Er maß die Stadt mit dem Rohr, sie war 12.000 Stadien lang. Ihre Länge, Breite und Höhe waren gleich. Siebzehnter, er maß auch die Mauer der Stadt. Sie war 144 Ellen dick, nach dem Maß, das Menschen und Engel benutzen. Achtzehnter, die Mauer war aus Jaspis gebaut, und die Stadt war aus reinem Gold, das wie klares Glas aussah. Neunzehnter, die Grundsteine der Stadtmauer waren mit vielen verschiedenen Edelsteinen geschmückt, wie zum Beispiel Jaspis, Saphir, Chalcedon und Smaragd. Zwanzigster, es gab auch viele andere kostbare Steine, die die restlichen Grundsteine bildeten. 21. Die 12 Tore waren 12 Perlen, wobei jedes Tor aus einer einzigen großen Perle bestand. Die Straße der Stadt war aus reinem Gold, das wie durchsichtiges Glas aussah. 22. Ich sah keinen Tempel in der Stadt, denn der Herr, der allmächtige Gott und das Lamm sind ihr Tempel. 23. Die Stadt brauchte weder Sonne noch Mond, um zu leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie und das Lamm war ihr Licht. 24. Die Völker werden in ihrem Licht leben, und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. 25. Ihre Tore werden tagsüber niemals geschlossen, denn dort gibt es keine Nacht. 26. Mann wird die Pracht und die Reichtümer der Völker in die Stadt bringen. 27. Nichts Unreines wird jemals in die Stadt kommen. Auch niemand, der abscheuliche Dinge tut oder lügt, sondern nur die, deren Namen im Buch des Lebens des Lammes stehen.